Der 166, sagt Davis. Man sieht sie auf den Aufnahmen der Überwachungskamera, unverkennbar. Der Mann an der Theke hat das Foto von ihr im Oklahoman gesehen und sich gemeldet. Der hat sich ein Fleißbildchen verdient. Gilbert nickt. Am 1. Juni stellt sie sich kurz nach 8 als Anhalterin an die Interstate 35. Und das ist das letzte Mal, dass jemand Miss Yvonne gesehen hat. Bis Coughlin nach Gunnell gefahren ist und mitgeteilt hat, wo ihre Leiche liegt. Sind wir uns soweit einig? Davis nickt. Wenn wir Coughlin also vor uns haben, müssen wir ihn fragen, wo er vom 1. bis zum 24. Juni, dem Tag seines Anrufs, überall war und was er in der Zeit getan hat. Er wird behaupten, dass er sich nicht erinnern kann, was durchaus nachvollziehbar wäre. Nur im Fernsehen erinnern sich die Leute genau daran, wo sie sich aufgehalten haben. Wenn du mich fragen würdest, wo ich am 5. Juni war oder am 10. Juni, könnte ich dir das nicht sagen, jedenfalls nicht mit Gewissheit. In der Highschool, wo er arbeitet, betätigt er die Stechuhr. Das ist ein gewisser Anhaltspunkt. Sie setzt an, etwas zu sagen, woraufhin er wie üblich zwei Finger hebt, um sie daran zu hindern. Mir ist schon klar, was du denkst. Eine Stechuhr weiß nicht, was man tut, nachdem man eingestempelt hat. Aber da sind noch die beiden Typen, die für ihn arbeiten. Mit denen werden wir uns unterhalten. Um festzustellen, ob er sie mal für einige Stunden allein gelassen hat oder gar für einen ganzen Tag. Davis zieht ein Notizbuch aus ihrer großen Umhängetasche und fängt an zu kritzeln. Ohne aufzublicken, sagt sie, in der 1. Juniwoche war noch Schule, habe ich im Internet nachgesehen. Da müssen ihn massenhaft Leute gesehen haben, wenn er auf der Arbeit war. Wir werden möglichst alle befragen, sagt Gilbert, nur du und ich, Ella, damit wir so viel wie irgend möglich darüber rausfinden, wo er sich in den letzten 3 Wochen überall aufgehalten hat, rausfinden, wo die Lücken sind, die Ungereimtheiten. Alles klar? Alles klar. Falls er nicht heute Vormittag gesteht, was er eventuell tun wird, ich habe da so ein Gefühl. Eins macht mir allerdings Sorgen, sagt Davis. Wie er geguckt hat, als du ihm erzählt hast, der Täter hätte Sperma hinterlassen, in seinem Gesicht, überhaupt an seiner Körperhaltung, habe ich da Erleichterung gesehen, wenn nicht sogar Freude. Er konnte es kaum abwarten, dass ich einen Abstrich bei ihm mache. Gilbert hebt abwehrend die Hände, als wollte er diesen Gedanken von sich schieben. Wieso sollte er sich Sorgen wegen seiner DNA machen? Er wusste, dass ich blöffe, weil er vor der Vergewaltigung ein Kondom übergezogen hat. Sie erwidert nichts, aber ihr Gesichtsausdruck irritiert ihn. Was ist denn? Es war eindeutig Erleichterung, wiederholt sie, als ob er keine Ahnung von dem Gummi hätte, als ob er denken würde, dass ihn der DNA-Abgleich tatsächlich entlasten wird. Gilbert lacht. Oh, manche von den Typen sind ausgezeichnete Schauspieler. Ted Bundy hatte eine Freundin, Dennis Rader hat selbst die eigene Frau hinters Licht geführt, jahrelang. Kann sein, aber was die Sache mit dem Billighandy angeht, hat er sich nicht besonders clever verhalten, oder? Gilbert runzelt die Stirn. Ach komm, Ella, er wollte, dass wir ihn finden. Also werden wir Miss Yvonne heute Gerechtigkeit verschaffen? Ella muss nachdenken. Gilbert ist seit 20 Jahren Ermittler beim KBI, während sie erst seit 5 Jahren Inspektor ist. Sie vertraut seinem Instinkt. Außerdem ist die Geschichte mit dem Traum ganz offenkundig völliger Blödsinn. Werden wir. Er gibt ihr einen Klaps auf die Schulter. So ist es richtig, meine Liebe. Behalt das im Sinn.